Morning, morning, morning. Morgen, morgen, morgen. Another day has come. Ein neuer Tag ist da. I'm going to give you some incredible statement. Ich zeige dir ein paar unglaubliche Tatsachen. Truth without grace is destructive. Wahrheit ohne Gnade ist zerstörend. Because it uncovers and then leaves you hopeless. Weil sie aufdeckt und dich in Hoffnungslosigkeit zurücklässt. Think about this. Denk darüber nach. If you're faced with the truth of whatever you've done wrong, wenn du mit der Wahrheit konfrontiert wirst, was du falsch gemacht hast, and there is no grace coming with it, und keine Gnade dazu kommt, what's gonna happen? Was wird geschehen? You will have been uncovered, du bist aufgeflogen, but now you will feel terribly, terribly, terribly full of shame and guilt. Und nun fühlst du dich schrecklich, schrecklich, schrecklich voller Scham und Schuld. And mostly you will feel so hopeless. Und vor allem fühlst du dich so hoffnungslos. Hopelessness is a terrible emotion because it doesn't bring you into victory. Hoffnungslosigkeit ist eine schlimme Emotion, weil sie dich nicht zum Sieg führt. Truth without grace. Wahrheit ohne Gnade. It always brings a feeling of guilt and shame. Bringt immer ein Gefühl von Schuld und Scham. But once grace is added to truth, sobald Gnade zur Wahrheit kommt, it brings victory and forgiveness. Bringt es Sieg und Vergebung. You see, grace takes the sting out of the pain of truth. Du siehst, die Gnade löst diesen Stachel aus dem Schmerz der Wahrheit. Truth without grace, Wahrheit ohne Gnade, is full of you should, you must, you should, you must, you should, you must. Ist voll von du sollst, du musst, du sollst, du musst, du sollst, du musst. But once grace is added to truth, wenn Gnade zur Wahrheit kommt, it gives you a goal. Bekommst du ein Ziel. So I'm going to show you the difference. Ich zeige dir den Unterschied. Truth without grace is like this. Wahrheit ohne Gnade ist so. You have to read the Bible. Du musst die Bibel lesen. You have to pray. Du musst beten. You must do this. Du musst dies tun. You have to love. Du musst lieben. You cannot do this. Du kannst das nicht tun. You must not do this. Du darfst das nicht tun. If you add grace to the truth, aber wenn du Gnade zur Wahrheit gibst, you have a goal. Hast du ein Ziel. Wow, I can actually become more like Jesus. Wow, ich kann Jesus ähnlicher werden. Wow, I can actually be a loving person. Wow, ich kann eine liebende Person wow, sein. Wow, I can be a person who shows kindness to the other people. Wow, ich kann eine Person sein, die Liebenswürdigkeit den Menschen um sich herum zeigt. So now I have a goal that grace enables me to achieve. Jetzt habe ich ein Ziel, das ich durch die Gnade erreichen kann. Truth without grace and always brings a sense of despair and lack of Wahrheit ohne Gnade bringt immer Verzweiflung und keinen Sieg. You know, it's kind of this feeling, no matter what you do, you're not good enough. Dieses Gefühl, egal was du tust, du bist nicht gut genug. You're always messing it up. Immer vermasselst du es. That's because there's truth and no grace. Das ist, weil hier nur Wahrheit ohne Gnade ist. Now, grace is not mercy. Gnade ist nicht Barmherzigkeit. Ich sage dir etwas, das du unbedingt verstehen musst. Sehr viele Menschen verwechseln Gnade mit Barmherzigkeit. Barmherzigkeit vergibt dir die Tatsache, dass du gesündigt hast. But it doesn't give you the power over the sin. Sie gibt dir aber nicht die Macht über die Sünde. Grace is not just forgiveness of our sin. Gnade ist nicht nur die Vergebung der Sünden. Grace, the meaning of the Greek word grace is that. Die Bedeutung des griechischen Wortes Gnade ist the divine influence upon our heart, der göttliche Einfluss auf unser Herz, which reflects itself in our life, der sich in unserem Leben reflektiert, its nature, it cannot be earned, it can only be received. Und nicht verdient werden, sondern nur empfangen werden kann. So, is it correct to say grace is the undeserved favor of God? Ist es korrekt zu sagen, dass Gnade die unverdiente Gunst Gottes ist? No. Nein. You can talk to any serious theologian. Du kannst mit jedem seriösen Theologen sprechen, truly understood the original language of the Bible. Der die Originalsprache der Bibel versteht. And I know because I have a friend who is a Bible translator. Ich kenne das. Ich habe einen Freund, der ist Bibelübersetzer. More than 20 languages. Und mehr als 20 Sprachen spricht. Confirm this. Wir haben das zusammen erarbeitet. So grace is not the undeserved. Gnade ist also nicht die unverdiente Gunst Gottes. One aspect of grace is the undeserved favor. Ein Aspekt der Gnade ist die unverdiente Gunst Gottes. But grace is so much more than just the undeserved favor of God. Gnade ist so viel mehr als die unverdiente Gunst Gottes. Grace is the divine influence upon your heart. Gnade ist der göttliche Einfluss auf unser Herz. Reflect yourself in your daily life. Der sich in deinem täglichen Leben reflektiert. So how does this work? Wie funktioniert das? With grace, you don't have to ignore the truth. Mit Gnade brauchst du die Wahrheit nicht zu ignorieren. There's no condemnation. There's no condemnation. There's no. Oh, da gibt es keine Verdammnis, keine Verdammnis, keine Verdammnis. How often I've sinned, I will just keep declaring. Egal wie oft ich gesündigt habe, ich werde nur das proklamieren. No, no, and a million times no. Nein, nein, tausendmal nein. So, here is what you can do with true grace. Folgendes kannst du mit wahrer Gnade tun. You face the truth because you now, you so now know. Du kannst die Wahrheit konfrontieren, weil du jetzt weißt, that there is victory over the truth that without grace you're stuck in sin. Da ist der Sieg über der Wahrheit. Ohne Gnade würdest du in sündhaftem Verhalten stecken bleiben. You know, once we understand the power of grace, wenn wir einmal die Macht der Gnade verstanden haben, then we can gladly face the truth. Dann können wir freudig die Wahrheit konfrontieren. Through grace, what we should be will now become our goal and not our judge. Durch Gnade wird das, was wir sein sollten, unser Ziel und nicht unser Urteil. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? Truth without grace, you will always feel Wahrheit ohne Gnade und du fühlst dich immer verurteilt. But grace with truth, I always have the goal and you know that's what I can do. Gnade mit Wahrheit, da wirst du immer ein Ziel haben und weißt, was du sein kannst. See you tomorrow. Sehe dich morgen.